angelacht und mir ein Geschenk gemacht, warf mich auf einen warmen Schirm, der Haut so nah dem Auge fern. Ich nehm mein Schicksal in die Hand, mein Verlangen ist bemannt. Das süße Wasser stirbt, weil es sich im Salz verdirbt, trag ich den kleinen Prinz im Sinn, ein König ohne Königin. Wenn sich an mir ein Weib verirrt, dann ist die helle Welt verwirrt. Mann gegen Mann, meine Haut gehört den Herr. Gleich und gleich gesellt sich gern. Mann gegen Mann, ich bin der Diener zweier Herren. Mann gegen Mann, gleich und gleich gesellt sich gern. Ich bin die Ecke aller Bäume, ich bin der Schatten aller Bäume. In meiner Kette fehlt kein Glied, wenn die Lust Geschlecht schimpft mich Verräter, ich bin der Albtraum aller Väter. Mann gegen Mann, meine Haut gehört den Herr. Mann gegen Mann, gleich und gleich gesellt sich gern. Mann gegen Mann, doch fehlt mein Herz an manchen Tagen. Mann gegen Mann, kalte Zungen niederschlagen. Doch friert mein Herz an manchen.